Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der beim Festival of Lights das Licht war. Hallo René. Oh, Stefan, so schön wurde ich noch nie von dir angekündigt. Du toppst das wirklich jedes Mal. Ja, hallo Stefan und hallo an den Empfangsgeräten zur 18. Folge. Einer Wahnsinn. Folge. Wir sind volljährig. Bei 18, stimmt. Wir sind volljährig und wir haben gleich vorneweg ganz viele Entscheidungen getroffen. Wir haben heute mit Start unserer Volljährigkeit einiges aus dem Programm gestrichen. Also wir haben eigentlich fast alles gestrichen. Ja, wir haben einen riesen Potpourri an Themen, aber wir können vielleicht das ein oder andere mal kurz teasern, aber ihr müsst euch dafür bis zur neuen Folge gedulden. Also ich würde ganz ehrlich, ich würde es rigoros alles rausstreichen und in die 19. Folge verschieben. Also ihr hört vieles interessantes Zeug in der 19. Folge, denn heute ist keine Zeit für Arbeit, heute ist Spieleabend. Genau, heute ist Spieleabend, genau. Und da freuen wir uns schon die ganze Zeit drauf, haben wir uns schon länger vorgenommen und Spieleabend klingt jetzt ganz simpel, aber es gibt ja die unterschiedlichsten Facetten. Genau. Und darauf gehen wir heute ein. Kurz zum heutigen Setting. Stefan sitzt bei sich, ich sitze bei mir, wir sehen uns nicht und wir spielen gegeneinander Skat. ich habe keinen Würfel vergessen. Wir würfeln. Wir machen, wer die höchste Zahl hat, gewinnt. Hast du einen Würfel bei dir? Nee, habe ich nicht. Aber doch, warte, ich habe einen hier. So, ich würfel. Nee, was hast du? Eine 5. Oh, ich habe eine 6. Dann darfst du, bist du dran. Gut, also unser Thema heute ist Spielen und alles, was mit Spielen zu tun hat. Und in unserer heutigen modernen Zeit gibt es da ja viele neue Dinge, viele neue Formen von Spielen. Und ja, so ein paar Sachen wollen wir euch vorstellen. Wir wollen aber auch über ein paar alte Spielmöglichkeiten sprechen. Sag mal, Stefan, hast du so prinzipiell mit Spielen irgendwie am Hut gehabt? So, fangen wir mal gesellschaftsspielmäßig an, so mit den Eltern oder... Ja, in meiner Kindheit auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, ne? Weil mir ist halt, wo die Idee kam für dieses Podcast-Thema, vielleicht für euch mal an den Empfangsgeräten, liebe Zuhörer, vielleicht überlegt doch mal kurz, was kommt euch zuerst als Assoziation in den Kopf, wenn ihr denkt an Spielen halt, an Spieleabende. Also ich glaube, das hat sich auch verändert im Vergleich von früher zu heute. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich kenne Spieleabende ganz normal, natürlich mit den Klassiker, sowas wie Mensch, ärgere dich nicht oder so, was man mal gespielt hat, oder Kniffelabende, was ja auch unter verschiedenen Begriffen existiert. Das war immer sehr spaßig. Monopoly, auch ein Klassiker, ne, für Spiele, für Gesellschaftsspiele. Meine zwei Angstgegner hast du da gerade genannt, weil Kniffel und Monopoly sind die zwei Sachen. Nee, die ich einfach nicht mehr sehen kann. Also ich habe es in meiner Kindheit halt wirklich übergehabt. Also Kniffel und Monopoly sind zwei Spiele, auf die ich null Bock mehr habe. Echt? Ja. Ah, Kniffel finde ich super. Kniffel ist vor allen Dingen auch ein gutes Spiel, wenn du irgendwie mit Kindern irgendwie was machen willst. Kniffel ist immer ganz witzig mit Kopfrechnen und alles sowas. Also ich muss sagen, so spielemäßig gefühlt hat das abgenommen, Gesellschaftsspiele, ne? Aber das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit unserem Alter zu tun. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich habe einige Brettspiele zu Hause und die wir auch regelmäßig spielen. Und selbst wenn wir uns so als Erwachsene treffen, spielen wir Gesellschaftsspiele. Also manchmal besorge ich dann extra für diesen Abend ein Spiel, was ich selber noch nicht kenne, wo ich aber gehört habe, dass es ganz gut ist. Ich weiß nicht, ob du, was ich zum Beispiel empfehlen kann, das Spiel Exploding Kittens kennst. Das sagt mir gar nichts. Das ist ein Kartenspiel, ganz simpel gehalten, also kann man wirklich in einer Erwachsenenrunde super spielen. Jeder hat Handkarten und es gibt in dem Spiel explodierende Katzen und wenn man die zieht, hat man verloren. Und das Coole ist, dass man eben Entschärfungskarten hat, ne? Dass man die Möglichkeit hat, wenn man, dass man sich die Karte, bevor man zieht, angucken kann. Wenn man sieht, oh, das ist eine so eine Katze, dann kann man die irgendwo in dem Kartendeck verstecken, ohne dass jemand sieht, wo. Ne? Kann sie an die oberste Position wieder liegen oder zwei weiter, dass der ein, zwei weiter dann zieht dran ist. Und das ist eine sehr witzige Spielidee. Ja, oder ein anderes Spiel, was ich mal für, eine, für so einen Abend mit Freunden organisiert habe, ist Codenames Duett. Das ist auch ganz witzig. Da liegen ganz viele Wortkarten auf dem Tisch und du musst, du hast eine Karte, auf der zu sehen ist, welche Karte an welcher Position der, die anderen erraten müssen. Und du musst dann irgendwie ein Wort nennen. Ne, nehmen wir an, da liegt Baum, Gras, Wiese. Und diese drei Worte gilt zu erraten, dann sagst du eben Natur und dann müssen die gucken, welche der Worte, die da liegen, könnten gemeint sein und müssen die halt benennen und wenn die alle gefunden haben, hat man gewonnen. Es gibt natürlich auch Fallen, ne? Wenn man diese Karten dann benennt, wenn man jetzt versehentlich, da liegt noch Regenwurm und der war gar nicht mit auf deiner zu erratenden Karte, dann verliert man das Spiel. Also muss man sich mal im Netz angucken, da gibt es ja einige Webseiten, wo man Brettspiele vorgestellt bekommt. Mhm. Naja, wie gesagt, also du hast ja gerade das eine mit den Katzen genannt, was da schon mal auffällt, also viele Spieltitel sind halt auf Englisch. Das stimmt. Teilweise werden die gar nicht mehr auf Deutsch. Auch. Ja, das auch, ne? Und was sagen eigentlich die Tierschützer zu dem Spiel? Ist es heutzutage noch sinnvoll? Also ich könnte mir vorstellen, die Welt ist ja mittlerweile so bekloppt geworden, dass sich da noch keiner beschwert hat. Ganz ehrlich, bei Spaß sollte man auch solche Kritiker ignorieren. Es gibt tatsächlich diesem Exploding Kittens eine Version, die nicht für Kinder geeignet ist, weil auf den Karten sind natürlich auch sehr schöne Zeichnungen drauf. Okay, und da explodieren andere Zeichnungen Dinge. Vor allem. Und da sind, nein, da sind bei den bei der nicht kindergeeigneten Variante sind dann eben zerfetzte Katzen oder so drauf. Wohlgemerkt gezeichnet. Ja? Aber blutiger, auf eine sehr witzige Art und Weise. Ein bisschen blutiger geht es zu. Ein anderes Kartenspiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, Munchkins. Was? Nee, sag mir nicht. Munchkins, das ist ein Kartenspiel, was so ein bisschen Richtung Rollenspiel geht. Du hast einen Charakter und dann hast du eben Gegenstände wie ein Schwert, ein Handschuh und der verstärkt dann deine Charakterkarte. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, es ist ein relativ, also in meinen Augen ein bisschen aufwendiges Spiel, aber es macht Spaß, weil es relativ offen und frei ist. Und das gibt es in verschiedenen Themenwelten. Das gibt es als Ritterspiel, das gibt es als Spionspiel. Und das auch nur rein aus Karten und ist super witzig und kann man sich mal angucken. Mhm. Was war denn das Brettspiel, was du gespielt hast? Das letzte Brettspiel, was ich gespielt habe? Gesellschaftsspiel, Brettspiel, keine Ahnung. Oh Gott, das ist schon ein bisschen her. Also, da überfragst du mich jetzt, ehrlich gesagt. Ey, du musst mal vorbeikommen. Also, das ist schon mal fest, ich schreib's mir mal auf. Spieleabend mit Stefan. Genau, der große Podcast Spieleabend mit René und Stefan. Nee, und du kommst vielen weiteren. Das wird ein bisschen langweilig zum Zuhören, wenn man nichts sieht, aber ja, das müssen stimmt. wir mal machen, Spieleabend. Ich werde es ist ja wirklich so, ne? Also früher habe ich viel öfter gespielt. Heutzutage, also ich habe halt Verwandtschaft, die spielen halt sehr gerne Kartenspiele, ne? So die Klassiker, Skat, Doppelkopf, das ist immer so, wenn ich zu meinen Verwandten fahre. Da spielen wir den ganzen Abend Karten und das ist total lustig. Also auch so eine klassischen Spiele wie sowas Asse raus, vielleicht kennst du das, oder Mau-Mau oder Rohrmee. Ist das ein Kartenspiel oder was? Genau, Asse raus ist halt Ach, Asse, nicht Affe, ich habe verstanden. Affe, Asse raus. Nee. Asse, wir reden von Karten. Asse, okay. Genau. Ja, also es gibt richtig coole Kartenspiele. Und die Frage ist ja immer, bei so einem Spieleabend, spielt man eher ein Spiel, was recht schnell vorbeigeht oder spielt man eher ein Spiel, was recht lange dauert? Ne? Also das funktioniert ja nur, wenn man die richtigen Leute dabei hat, auf jeden Fall. Ja, und es muss halt ins Setting passen. Ne? Also es gibt ja Spiele, die kann man so nebenbei spielen und kann dabei sich unterhalten. Und dann gibt es halt Spiele, die erfordern dann schon die ganze Konzentration. Ne? Genau, dazu ein Glas Wein oder so und Salzstangen. Ich habe ein cooles Spiel, was in sehr großen Gruppen geht, was ich auch kürzlich erst gespielt habe. Das nennt sich Werwolf. Kennst du das? Nee. Dann, also das möchte ich mal kurz erläutern, das Spielprinzip, weil das macht wirklich viel Spaß. Und zwar ist es so, in dieser großen Gruppe werden verdeckt Karten verteilt und die bestimmen dann die Identität. Es gibt Werwölfe und Menschen. Ich halte das mal für die Leute, die es kennen, nicht wundern. Ich halte es mal wirklich ganz einfach, damit man jetzt hier nicht eine Stunde verbringt mit Spiel erklären. Das wird nachher sowieso noch passieren, dass wir da ein bisschen Zeit reinstecken. Aber also dieses Werwolf-Spiel ist dann so, es gibt Menschen und Wölfe. Und dieses Spiel hat zwei Phasen, eine Tag- und eine Nachtphase. Und es gibt einen Spielleiter und der hält so ein bisschen die Übersicht über das Spiel. Und im Prinzip ist es so, dass das Ziel der Werwölfe ist es, die Menschen zu töten, weil das läuft dann wie folgt. In der Nachtphase haben alle die Augen zu, weil sie schlafen. Nur die Werwölfe machen die Augen auf und dann sehen die Werwölfe, wer alles von den anderen Spielern auch ein Werwolf ist. Und dann machen sie die Augen wieder zu und dann ist Tag. Und in der Tagphase müssen die Menschen und die Werwölfe, niemand weiß ja, wer ist, außer die Werwölfe, müssen dann jemanden bestimmen, der erhängt wird, in der Hoffnung, dass es ein Werwolf ist. Das heißt, die Werwölfe, die ja nun wissen, wer auch Werwölfe sind, können jetzt, und das ist ein sehr kommunikatives Spiel, eben dann manipulativ eingreifen. Ne? Das heißt, man redet dann so und sagt, was ist denn hier, ich glaube, der Peter ist doch ein Wolf bestimmt. Der hat schon die ganze Zeit, der guckt so komisch und, ne? Und dann wird einer bestimmt, der wird gehängt und dann wird geguckt, wer er ist, ne? Und geht es dann wieder in die Nacht, ne? Die Werwölfe gucken. Achso, warte mal, ich glaube, die Werwölfe bestimmen jede Nacht jemanden, der sterben soll. Genau. Und der Spielleiter sagt dann so, am nächsten Morgen hier, der und der wurde von den Werwölfen gefressen, der ist tot. Genau, und dann müssen die Dorfbewohner, wo die Werwölfe ja auch mit bei sind, überlegen, okay, wer könnte ein Werwolf sein? Spielprinzip verstanden? Ja, also es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht, ob das mit Werwölfen war, aber so von. Und dieses Spiel wurde Idee. Super erweitert. Dass es dann, es gibt einen Bürgermeister, der hat zwei Stimmen. Es gibt eine Hexe, die kann einen Heiltrank dann vergeben. Die erfährt eben, wer in der Nacht von den Werwölfen getötet wurde und kann den dann heilen, wenn sie möchte. Es gibt ein kleines Kind, was heimlich gucken darf während der Nacht, aber es muss so gucken, dass die Werwölfe das nicht mitkriegen, die ja die Augen offen haben. Und das Kind kann dann quasi luken und kann dann eben kann mitsteuern, wer eben am Tag über gehängt werden soll, weil das Ziel ist, die Wölfe zu töten. Genau. Und es macht echt viel Spaß in großen Runden, ist ein lockeres Spiel, super cool. Das glaube ich. Also ich muss ehrlich sagen, so persönlich, es gibt viele Arten von Spielen, wo ich schnell die Lust verliere. Also, zu strategisch sollte das Spiel nicht sein. Also da bin ich immer so ein bisschen, also ich kann mich zum Beispiel an Monopoly erinnern, das wurde irgendwann langweilig, weil man das halt endlos spielen könnte. Ne? Und am Ende drehst du immer nur deine Runden, landest irgendwo immer auf Straßen, wo ganz viele Hotels stehen, zahlst und das fand ich irgendwann immer langweilig. Das ist so das klassische Brettspiel, ne? Ja. Genau. Stimmt schon. Genau. Also, aber da haben die mittlerweile auch sehr viel Zeit und Energie reingesteckt, die Spielverlage, um die Spiele wirklich auch interessant zu halten. Genau. Also, was ich sehr interessant finde, ist, ich weiß gar nicht, wer das immer herausgibt. Es gibt ja jedes Jahr immer die Verleihung zum Spiel des Jahres. Da kann man ja auch immer gute Ideen finden. Da lohnt sich auf jeden Fall, sich mal die Preisträger anzugucken, das ist richtig, ja. Ja, und da kommen ja auch innovative Ideen raus. Aber ein klassisches Spiel haben wir noch gar nicht erwähnt, das Spiel mit den drei Buchstaben, was jeder spielen kann. Mit den drei Buchstaben UNO? Ja, richtig. Ja, finde ich langweilig, muss ganz ehrlich sagen. Also UNO. Echt, ja? Ja, weil das ist halt nur die Karten, die man in der Hand hat. Also da kann man nichts machen, als seine Karten zu spielen. Also das ist so, das läuft so von allein. Ja, bei Kartenspielen mal eine Frage, wie mischt ihr eigentlich eure Karten? Ja, ich musste mir aufgrund, dass ich ein interessantes Kartenspiel spiele, was ich gleich noch erwähnen werde, musste ich mich mit dem Thema Mischen auseinandersetzen, weil das nämlich Bedingung ist, dass man gut gemischte Karten hat. Und da gibt es YouTube-Videos, die werten aus, wie man mischt. Und es ist so, du kennst ja dieses Mischen von dem linken in die rechte Hand. Das ist so das klassische Mischen. Und dieses Mischen ist das schlechteste Mischen, was es gibt. Also in dem Video, was ich gesehen habe, hat einer mal Karten sortiert, ne? Und hat die dann gemischt auf die Art und Weise eine ganze Weile und hat die dann mal und aufgedeckt. Und da kamen dieselben raus. Ja. Die waren so gut wie noch in der Originalreihenfolge. Das Mischen, was man nimmt bei dem Kartenspiel, was ich spiele, ist das sogenannte Ripple Sword. Heißt das Ripple Sword? Das klingt wie ein Sortieralgorithmus, ne? Ja, ne, macht ja Sinn, ja. Nee, ich glaube, nee, das heißt nicht Ripple Sword, sondern das heißt, glaube ich, Rippeln oder so. Also Mischen ist ja Shuffle, Ripple Shuffle, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall, was man da macht, ist, man steckt die Karten ineinander. Also man hat zwei Hälften in der Hand, die sind ein bisschen locker, dass die, und dann machst du die zwei Hälften aufeinander und schiebst die ineinander. Das funktioniert bei dem Kartenspiel, was ich spiele, gut, wenn man mit Hüllen spielt, weil die von der Ergonomie so sind, dass die Karten dann wirklich ineinander greifen und dann rippelt man die Karten halt durch und dann sind die gut gemischt. Aber die beste Kartenmischmethode, die ich gesehen habe im Internet, ist, die Karten auf den Tisch legen und umrühren. Ja, aber es gibt ja noch eine, ich weiß nicht, ob du da Erfahrung hast, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe es schon verschenkt, eine Kartenmischmaschine. Ach so, okay. Das ist mal interessant. Weißt du, wie gut die mischen? Kann ich dir leider nicht sagen. Also ich selber habe es noch nicht ausprobiert, aber scheint vielversprechend zu sein. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil ich halt mit vielen Kartenspielern zu tun habe und so eine Maschine noch nie im Einsatz gesehen habe. Weil wenn das wirklich so gut ist, wäre es ja naheliegend. Jetzt kann es aber sein, dass die Karten, mit denen ich spiele, die sind wie gesagt alle einzeln in Hüllen eingepackt zum Schutz. Mhm. Dass die Karten wahrscheinlich auch gezinkt, mitmachen. Die Karten, mit denen du spielst. Ich glaube nicht, das wird nämlich immer, also in der Regel sollte das kontrolliert werden. Nee, ich habe keine gezinkten Karten. Ich habe aber tatsächlich ein Kartendeck, wo man auf, warte mal, will ich mit irgendjemandem, wollen wir noch Karten spielen, Stefan? Bestimmt nicht, ich verrate es dir einfach. Ich habe ein Kartendeck, bei dem man an der Rückseite erkennen kann, welche Karte welche ist. Aber das ist so marginal, dass es halt auf dem ersten Blick nicht ersichtlich ist, auf dem zweiten, dritten, vierten und fünften auch nicht. Da muss man schon mega genau hingucken, aber du kannst anhand der Rückseite ganz genau erkennen, was für eine Karte das ist. Gut, Notiz an mich, falls René mal zum Spieleabend vorbeikommt, nimm nicht seine Karten, die er mitbringt. Genau. Ne? Besser wohl nicht. Ja, aber auf jeden Fall richtig cool. Also ich finde es total spannend, weil so im Gespräch kommen ja ganz viele Ideen so, ne? Also das weckt schon so ein paar Erinnerungen, das ist echt cool. Also es gibt ja auch, unabhängig jetzt von solchen Gesellschaftsspielen, hast du denn früher auch mal Spiele selber gebastelt zum Beispiel? Boah, ich möchte nicht, also jetzt die Frage ist, in welchem Maß, also ich weiß, wir haben das Thema ja oft, dass wir aus der ehemaligen DDR groß geworden sind, wir haben uns Monopoly nachgebastelt. Die sozialistische Version. Nee, richtig die Originalversion. Anhand von Beschreibungen von Bekanntschaft aus dem Westen wurde das Spiel halt 1:1 nachgebastelt. Echt, da wurden Romy-Kartenspiel genommen und die Romy-Karten wurden mit beklebt mit Blättern und da wurden dann die Straßennamen draufgeschrieben und die Preise. Dann wurde ein Spielbrett von irgendeinem anderen Spiel genommen. Dann beklebt. Nee, alles original. Alles wie im echten Spiel. Und wir hatten dann quasi Monopoly in der selbstgebastelten Variante. Mit allen Sonderkarten, mit allen Straßenkarten. Ich weiß leider nicht mehr, was die Häuser gewesen sind. Vielleicht ist es das auch. Also ich musste wirklich Monopoly von Kind auf sehr intensiv spielen und da war ich dann irgendwann gesättigt quasi. Ja, das ist ja oft so, ne? Also wenn man ziemlich oft immer dasselbe Spiel spielt, braucht man auch mal eine Pause und dann macht es auch wieder Spaß, wenn man dann wieder anfängt eigentlich. Mhm. Aber um dann auf deine Frage zu kommen, aber ich glaube, dass ich mir schon Spiele selber gebastelt habe. Also da, ich kann mich jetzt an keins wirklich erinnern, aber ich gehe davon aus, meine Kindheit war von Basteln geprägt. Wir hatten ja nichts. Außer ich habe eine zu meiner Kindheit eine berühmte Fernsehsendung hat mir mein Papa nachgebaut. Ach, welche? Eine Quiz-Sendung. Was war denn damals berühmt? Wo man an einem Rad drehen musste. Glücksrad? Ja, haben da schön aus Holz ein eigenes Glücksrad gebastelt und dann richtig so mit Papierauflagen, wo man dann die Geldbeträge verändern konnte und mit so einem Schnapper. Und das haben wir öfter gespielt. Das war ja nicht schlecht. Mega. Ja, ne? Also es ist hast ja auch, du davon ein Foto? Nee, nicht wirklich. Ich hab, es gab ich noch keine Smartphones. Kind, Ich muss mal gucken, ich schreibe mir das mal auf. Ich habe als Kind, ich erinnere mich gerade an ein Spiel, was ich selber gebastelt habe, hatten wir im Osten auch nicht, Autokarten. Ich habe mir Autokarten selber gebastelt. Das hatte ich gerade so im Sinne, so Quartettspiele, ne, sind es ja quasi. Ja. Was ich da gemacht habe, ist, ich habe aus der Zeitung Trommel, ich glaube Trommel hieße, das ist so eine Jugendzeitung in der DDR gewesen, habe ich, genau. Da gab es so ein Thema immer, was in jeder Zeitung sich wiederholte, Autos. Und da habe ich mir die Bilder von den Autos ausgeschnitten und habe mir die auf einen, wie mit schon beim Monopoly, auf dem Romic-Karten-Set, habe ich mir einen weißen Zettel geklebt, habe dann die Bilder darauf geklebt von den Autos und dann die Werte, die standen auch immer dazu, wie viel PS und so, und habe das dann mit durchsichtigem Klebeband umzogen und hatte dann eine richtig dicke, fette, laminierte Autokarte und habe mir davon ein ganzes Spiel gemacht. Und da waren dann Autos bei wie Robur, ne, also diese ganzen DDR-Fahrzeuge, aber auch zum Teil aus dem kapitalistischen Ausland, also ich glaube, BMW war da auch mit bei. Ich suche das mal raus, da schicke ich mal ein Foto. Ich stelle mir das heute vor, gibt es eigentlich, heute gibt es ja garantiert noch Autoquartetts. Wie ist es heute? Hier, René, ich habe Batterie hält 5 Stunden. oder so. Nee, die Autokarten im klassischen Sinn gibt es noch, die heißen ja Supertrumpf, glaube ich, diese Firma heißt, glaube ich, Supertrumpf oder so, habe ich noch im Laden gesehen, also gibt es ja mittlerweile von Flugzeugen, von Ackermaschinen. Also gab es damals ja auch schon, ne, also genau. Von verschiedenen Kategorien, ja. Also super, super interessant, aber du merkst, wir schwelgen so ein bisschen in Erinnerung, ne, wenn man dann wieder darauf kommt, also. Es gibt übrigens auch lustig. Noch ein sehr abgefahrenes Trumpfkartenspiel, und zwar von Katastrophen, ne, die schlimmsten Diktatoren, und ich weiß jetzt leider nicht, wie diese Reihe heißt, die hat so verschiedenes, die hat so Atomkraftwerke, Diktatoren, Diktatoren, ja. Ja. Genau, also da gibt es, ich glaube mittlerweile gibt es da nichts, was nicht gibt, ja. Ja, cool. Ich hatte mir, fällt mir auch gerade ein, aber das war dann schon jetzt zum digitalen Zeitalter, mal ein Autokartenspiel nachgebastelt mit den Fahrzeugen aus dem Disney-Film Cars. Ich hatte für meinen Sohn hatte ich das gemacht, der war so ein Cars-Fan, und da habe ich die Karten und die originalen Autokarten, wie man sie kennt, ne, also den habe ich mir den alten Rahmen rausgesucht und habe das dann mit Photoshop alles gesetzt und auf ordentlich dickes Papier und hatte dann Autokarten von dem Disney-Film Cars. Ja. Das ist auch cool. Ich kann mich erinnern, ich habe, weil wir vorhin ja von Kniffel gesprochen haben, ich habe das mal als Anwendung geschrieben. Damals noch in QBasic war das, glaube ich. Ja, und da machst du auch den guten Sprung. Also erstmal für euch, diese ganzen Sachen, die wir hier nennen, das sollen natürlich auch Anregungen sein, dass ihr euch das mal anschaut. Vielleicht kommt ihr auf die Idee, gerade so Kartenspiele basteln oder Brettspiele basteln sind immer super Geschenke. Ich weiß von Leuten, die haben eine Harry Potter Version, ich glaube auch von Monopoly, für jemanden gebastelt, super aufwendig, richtig mit Holzkisten, super gestaltet, also nicht nur aus Pappe und Papier. Ist immer ein tolles Geschenk und vor allen Dingen auch eins, was man gut nutzen kann. Also nehmt das ruhig als Anregung mit, und wenn ihr so ein paar andere Ideen habt, die euch da hochkommen, dann lasst uns unbedingt wissen. Die klassischen Kanäle kennt ihr ja, Instagram unter podcast.iidi oder über Twitter podcast-iidi oder per Mail podcast@juber.de, genau. Genau. Also lasst uns das ruhig wissen und dann machen wir den Wechsel mal ins Digitale. Richtig, denn, richtig. Stefan hat mit seinem Kniffelspiel damals das digitale Spielalter eingeläutet. Ich bin schuld. Du bist schuld, dass jetzt erwachsene Menschen in der U-Bahn an ihrem Handy sitzen. Ich finde das irre, und es ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie das heißt, es ist immer dieses eine Spiel, wo man irgendwo raufklickt, dann ändern sich die ganzen Kreise oder was das da für Figuren. Ich kenne das Spiel selber nicht, weil ich bin nicht so ein Spielefreak. Du meinst bestimmt Candy Crush oder so, ne? Ja, das könnte sowas sein, genau. Und das spielen Erwachsene, das spielen die junge Leute, spielen alte Leute. Ich denke mir, also gut, wir sind in der U-Bahn, aber guck doch aus dem Fenster in der U-Bahn. Ja. Genau. Ihr müsst wirklich mal, wenn ihr mit der U-Bahn, S-Bahn oder mit dem Bus unterwegs seid, schaut einfach mal von eurem Handy auf und guckt euch mal um, und ihr werdet euch wundern, wie viele Leute womöglich dasselbe Spiel spielt, wie ihr gerade spielt. Ja, genau. Ich muss dazu sagen, ich habe mich in diesem Industriezweig dieser, ich weiß gar nicht, wie diese Spiele heißen, wo man mit dem Finger so Sachen zusammenklickt, ich habe mich in diesem Industriezweig auch etwas niedergelassen und zusammen mit meinem Sohn so als, wie sagt man, als so als Kinderprojekt mit ihm ein solches Merch-Spiel gebaut. Ich glaube, ich hatte es dir sogar mal zugeschickt. Genau. Genau. Und, ja, wir sind da voll eingestiegen in die Thematik und wir haben da auch Analyse-Tools angebunden, haben das so ein bisschen in der Familie und im Freundeskreis verteilt und es ist Wahnsinn, wie viel Zeit die Leute mit sowas verbringen. Und auch wie man versucht, da zu toppen, den Punktestand und immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das ist genau das Konzept, ne? Immer weiter gehen. Und da fällt mir noch was ein, auch wenn wir jetzt schon im digitalen Zeitalter angekommen sind. Es gibt ja Spiele, wo man immer wieder Erweiterungspacks dazu kaufen kann, um sozusagen einen noch größeren Umfang. Das sind meistens so Strategiespiele, glaube ich, ne? Ein ganz bekanntes habe ich immer gespielt bei Verwandten, aber der Name ist mir leider entfallen und ich habe es auch nicht geschafft, noch Sin nachzufragen. City? Nee, das ist irgendwie sowas mit, weiß nicht, irgendwie sowas Royales irgendwie oder Ritter, Mittelalterliches. Also sowas, wenn ihr jetzt neugierig seid, Stefan wird sich diesen Podcast definitiv nochmal von vorne bis hinten anhören und alles, was nicht, was jetzt löchrig ist, wird er nachrecherchieren und wir werden das in einem der nächsten Podcast-Folgen nachreichen. Also, genau, so werden wir das tun. Also ja. Und das steigert auch die Suchtpotenzial. Ich glaube, Sucht ist ein gutes Stichwort für sowas. Ja, da gibt es übrigens ein interessantes Video von Jan Böhmermann. Könnt ihr bei YouTube mal schauen, googelt mal nach Coin Master. Jetzt werden einige sagen, ha, kenne ich, habe ich auf dem Handy, habe ich schon fast durchgespielt. zu diesem Spiel hat er sich ordentlich ausgelassen, natürlich auf seine gewohnt witzige Art, aber man muss sagen, es ist auch sehr, sehr erschreckend und besonders für Eltern. Da werden einige Eltern wahrscheinlich, nachdem sie diesen Beitrag gesehen haben von Jan Böhmermann, das Handy ihrer Kinder kontrollieren. Also die Quintessenz dieses Beitrages von ihm ist, dass diese Spiele darauf ausgelegt sind oder dass diese Spiele zur Folge haben können, ne? Wir wollen den Vorwurf gar nicht machen, zur Folge haben können, dass Kinder süchtig werden nach dem Spiel und vor allem ein falsches Einschätzungsvermögen, so sagt er das, in Bezug auf Glücksspiele bekommen. Das ist ein wirklich interessanter Beitrag. Guckt euch den unbedingt mal an, vielleicht auch für euch selbst. Und ja, vielleicht sieht man das dann mit ein bisschen anderen Augen. Aber natürlich darf man nicht vergessen, jetzt werden vielleicht viele Eltern, Mütter und Väter gesagt haben, von was für einem Spiel redet er da? Das hat mein Sohn doch oder mein Kind bestimmt nicht auf dem Handy. Das ist ja immer so die Frage heutzutage, ne? Ja, und ich glaube, auf 120% aller Handys sind Spiele drauf. Möchte ich jetzt einfach mal genau so behaupten, ne? Ja, hast du irgendein Spiel auf dem Handy? Sudokus. Also so Doku-Spiel habe ich. Echt? Das ist das, was ich noch so mache, wenn ich halt vielleicht mal im Zug oder so fahre, aber ansonsten spiele ich recht selten auf meinem Handy. Aber ich guck gerade mal, also ich spiele auf meinem Handy überhaupt nicht und ich glaube, ich habe auch tatsächlich kein Spiel auf meinem Handy. Ich gucke gerade durch. Nee, ich habe kein Spiel außer auf meinem Handy. Außer die vorinstallierten. sind heutzutage noch Spiele vorinstalliert? Ja, ich denke schon. Ich habe aber auf meinem Tablet habe ich sehr viele Spiele, aber ich spiele keins mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde diese Spiele als komplette Zeitverschwendung. Lasse ich mich lieber vorm Fernseher fallen und gucke Netflix. Das ist genauso unproduktiv und eigentlich genauso Zeitverschwendung. Also ich verschwende meine Zeit lieber mit Netflix als mit Handyspielen. Richtig, weil es ist, glaube ich, Netflix ist für deine Augen vielleicht ein bisschen entspannter, als ständig aufs Handy zu gucken. Du, vor allen Dingen, da brauche ich nicht bewegen, nicht nachdenken. Bei den Spielen musst du immer noch denken. Richtig, und das ist ja, da scheitern ja schon viele. Es gibt übrigens natürlich keiner unserer Zuhörer, weil wir wissen, dass unser, ja, eine intelligente ist Zielgruppe. Nicht, richtig, und es ist gar nicht so einfach, einen Podcast zu abonnieren. Wir sollten das sowieso irgendwann mal so ein Trainingsvideo machen, um den Einstieg auch da zu erleichtern. Aber was ich sagen wollte, es gibt ein Spiel, das hatte ich tatsächlich mal auf dem Handy, das so zeigt, wie sinnlos diese Spiele sind. Und zwar musst du da die ganze Zeit nur Dollarscheine von unten nach oben wischen, ne? Und dann zählt damit, wie viele Dollarscheine du schon gewischt hast. Und irgendwann, ab einer gewissen Dollarsumme, werden aus den 1-Dollar-Noten 10-Dollar-Noten, dann wischst du 10-Dollar-Noten nach oben. Und die Erklärung zu diesem Spiel ist, dass man im Prinzip immer darauf hinarbeitet, die nächsthöheren Scheine hochzuschieben, ne? Und die Zahl immer größer werden zu lassen. Und das geht fast unendlich lang. Das Ding ist, dass das zeigt im Prinzip, dass du eigentlich auf der Stelle trittst. Ne? Du arbeitest immer auf dieses hohe Ziel hin und machst aber, wenn du diese Zielstufe erreicht hast, eigentlich genau dasselbe weiterhin, nur mit höheren Zahlen. Ne? Das heißt, eigentlich kannst du in diesen Spielen kommst du nur emotional gefühlt vorwärts, aber nicht wirklich, weil du machst immer dieselben Aktionen. Ne? Sei es jetzt hier, weiß ich nicht, bei Heyday, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Da wirst du wahrscheinlich vor einem Jahr, wenn du es dir installiert hattest, frisch dasselbe gemacht haben, wie jetzt, weiß ich nicht, 3 Jahre später. Nur eben, dass du, keine Ahnung, vielleicht hat man da Tiere oder was, 100 Schweine hast und 12 Kühe, aber du machst halt immer dasselbe. Nur mit einer größeren Zahl im Hintergrund, aber im Prinzip ist da nichts anders und du kommst gar nicht vorwärts. Genau, das Grundprinzip ist immer gleich, ja. Computerspiele sind ja so, es gibt ja die verschiedensten Kategorien. Also ich persönlich habe mal eine Zeit lang am Computer, was heißt eine Zeit lang, jahrelang, echte Sportspiele gespielt. Mittlerweile ist es dann nicht mehr am PC, sondern auf einer Spielekonsole. Aber es gibt, also ich kenne auch im Freundeskreis viele Leute, die halt auch richtige Shooter zum Beispiel spielen oder Strategiespiele, wo man ja sagen muss, dass die Grafik ja atemberaubend mittlerweile ist. Also das ist auch ein Unterschied zu früher. Genau, Minecraft zum Beispiel. Atemberaubende Grafik. Genau. Oder wie ist das eine Spiel früher? Monkeys oder so, ne? Wo man so die Bananen rüberwerfen muss. Nee, kenn ich aber nicht. Ich kann mich an meinen Amiga erinnern damals, da war die Grafik auch schon richtig klasse. Sowas, so eine Spiele wie Nord gegen Süd zum Beispiel. Das war schon mal nicht schlecht. Und das ist heute, wenn man das mit den Spielen vergleicht, die sind ja, also die wirken ja absolut real. Ne? Also diese Simulationen teilweise und auch diese Spiele, die man ja mittlerweile auch mit ganz vielen Freunden weltweit zusammenspielen kann. Also heute ist ja auch die Örtlichkeit kein Problem mehr. Ja. Also da muss ich auch sagen, dass Spiele halt so diesen Saugfaktor haben, also einen so reinsaugen, ne? Das ist eigentlich das, worauf die ausgelegt sind. Ne? Und genau. Man muss halt nur irgendwie auch schaffen, den Absprung zu kriegen. Ich habe mir mal von jemandem, den ich persönlich kenne, ein YouTube-Video angeguckt. Der hatte seine Call of Duty-Spiele-Sessions gefilmt. Ne? Das ist für die, die es nicht wissen, ein Ego-Shooter, also kurz gesagt ein Ballerspiel. Ne? Und ich war sehr, sehr erstaunt, dass dieses Spiel, also man würde denken, da laufen Leute rum und schießen, aber nach dem Spiel haben die sich zusammengesetzt in dem Spiel und haben sich miteinander besprochen, haben ein Nachgespräch geführt, ne, was sie denn anders machen müssen. Also eine extrem soziale Komponente, wo ich wirklich sehr überrascht war. Das Gleiche habe ich gesehen bei Minecraft. Das ist ja ein Spiel, was jetzt, ich glaube, mittlerweile auch im Mainstream angekommen ist und von vielen Leuten gekannt wird. Also bei Minecraft gibt es die Möglichkeit, mit Leuten aus dem Internet zusammen auf einem Server zu spielen, in einer Welt. Und auch da organisieren sich die Leute, verteilen Aufgaben. Und du merkst halt richtig, wie wichtig so eine soziale Komponente in so einem komplexen Spielen mit mehreren Leuten ist. Also das finde ich super interessant. Ne? Ich habe einen Auszubildenden gehabt, der hatte eine Weltraumsimulation gespielt. Ich glaube, das waren 10 oder 11 Leute, die da in ein Team gehörten und die hatten klar vergebene Strukturen. Die hatten jemanden, der war fürs Recruiting zuständig, um neue Spieler ranzuholen. Ne? Es gab einen, der war für Verhandlungen mit anderen Stämmen in dem Spiel zuständig. Also das ist wirklich richtig organisiert gewesen. Rollenverteilung halt auch, ne? Und richtig, ja. Und der war, das nur am Rande, tatsächlich auch mal Weltmeister in diesem Spiel gewesen. Ich glaube, das Spiel, für die es jetzt genau interessiert, das hieß, glaube ich, Eve oder so, irgend so eine Weltraumsimulation. Ja, also da hatten wir ihn sogar beruflich freigestellt, dass er da, der ist ja, glaube ich, nach Sydney gefahren und hat dort ja. in der Weltmeisterschaft mitgemacht. Und die Fahrt dahin wurde bezahlt von dem Spielehersteller für das ganze Team. Und sie haben, glaube ich, gewonnen gehabt und haben irgendwie ein paar tausend Euro Preisgeld bekommen, was sie dann natürlich auf 10 Leute aufgeteilt haben. Aber ja, mega interessant. Also das ist ja auch genau das Thema, ne? Also wenn man schon so ein bisschen von Sucht oder man kommt da gar nicht von wegreden, also gerade auch im, nicht nur im Sportbereich, ne? Ich sage nur Thema E-Sports beispielsweise, da geht es um ja. Summen, da gibt es richtige Sportvereine, die dich engagieren, die dich festbinden vertraglich, wo du dein Leben sozusagen für diesen Verein dann quasi gibst. Und das ist dann halt auch dieses, du willst immer weiter, du willst unbedingt das Ziel erreichen und wie du sagst, es gibt richtige Events. Ne? Ich kann mich erinnern, in der Mercedes-Benz Arena hier in Berlin gab es auch schon Events, wo irgendwelche Spiele, Computerspiele ausgetragen wurde, wo die Halle voll war mit Kindern, Jugendlichen und mit den entsprechenden Zielgruppen, die das live verfolgt haben. Also das ist schon irre, was heute geht. Ne? Da siehst du aber auch mal, wie wir Menschen gebaut sind. Ne? Also dass wir, ich meine, das ist ja, wenn du so willst, egal ob es ein Computerspiel oder ein Brettspiel oder ein Rollenspiel oder irgendwas ist, das ist virtualisiertes Leben, würde ich es mal bezeichnen. Ne? Das absolut. Heißt, du lebst im Prinzip in deine Persönlichkeit und plötzlich in einem anderen Bereich aus. Ne? Ja. Und ich habe auch festgestellt, das war auch so ein sehr komische Erfahrung. Ich hatte einmal auf so einem Server, so einem Minecraft-Server, mich mal eingeloggt, ne, mit meiner Spielfigur und bin dort rumgelaufen und dann, das war halt man rennt da auch so wie in so einer neuen Welt, die man nicht kennt, mit großen Augen guckt und so und dann sprach mich einer an in dem Spiel, ne, ob wir nicht zusammen da gucken wollen, weil der war auch neu und dann liefen wir da rum und dann kamen noch 2-3 andere Leute und dann lief man da als Vierergruppe rum, also wie im echten Leben und dann meinte einer von denen, guck mal, der da hinten, der hat einen goldenen Helm und eine goldene Axt und ein goldenes Schwert, ne, wollen wir uns das nicht holen? Wir überfallen den und nehmen ihm das dann weg. Ne? Also kannst du in dem Spiel auch Spieler töten und dann kriegst du die Sachen, die verlieren. Wo ich so dachte, ey, es ist wie im echten Leben. Ne? Also dieselben Gedanken, ne? Von, keine Ahnung, Triebe von Gier und so. Ne? Natürlich würde so jemand das wahrscheinlich im echten Leben nicht machen. Im Spiel kann er es dann aber tun. Ne? Und das fand ich schon echt. Das ist ja auch immer sehr umstritten. Ne? Also ist natürlich, jetzt könnte man abschweifen, aber wir wollen da gar nicht drauf eingehen. Immer wenn irgendwas passiert, wird ja oftmals auch Computerspielen die Schuld gegeben. Aber das würde jetzt echt den Rahmen sprengen, sowas. Ne? Aber die Diskussion entfacht bei solchen Themen immer wieder. Genau. Aber was ich sagen würde, ich erinnere mich, René, wir haben ja auch eine gemeinsame Ausbildungszeit hinter uns. Wir haben ja dort damals auf Arbeit auch immer einen Netzwerkserver gehabt, wo wir nach Feierabend natürlich, kannst dich erinnern, so, ne? Das Spiel ist, glaube ich, Unreal Tournament. Genau, und damals, da muss ich dir eine witzige Story erzählen. Ich weiß nicht, ob ich dir die mal erzählt habe. Ich war den ersten Tag in dieser Firma gewesen. Stefan war ja schon vor mir in der Firma. Ne? Du hast ja schon, ich weiß nicht, ein Jahr Vorsprung gehabt. Also ich kam neu in diese Firma und dann kam ein Mitarbeiter zu mir rüber. Für mich war, wie gesagt, alles neu, der Rechner. Ich musste erst gucken, mit welchen Technologien wird da gearbeitet. Und dann kam der Mitarbeiter rüber und sagte zu mir, kannst du Unreal Tournament? Wieso? Das hat er gerade gesagt. Ich habe nicht verstanden, dachte, der hat von irgendeiner Programmiertechnik oder irgendwas gesprochen, Programmiersprache. Und ich sagte so, keine Ahnung, kann ja nicht so schwierig sein, kriege ich bestimmt hin. Ne? Und dann sagte er, okay, dann in einer Stunde geht's dann los. Ne? Und ich wusste überhaupt nicht, was der von mir wollte. Und dann kommt er zu mir an den Rechner und startet diesen Ego-Shooter. Ne? Und dann heißt es Unreal Tournament. Und ich konnte Unreal Tournament. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Das war damals schon ein richtig gutes Spiel im Netzwerk, konnte man spielen, im lokalen Netzwerk. Und das war um die Jahrtausendwende, also schon 20 Jahre her fast. Ja. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Aber die Entwicklung ist so schnell fortgeschritten. Und ganz ehrlich, René, weißt du, was ich gerne spiele? Wollte ich gerade fragen, ob du aktuell überhaupt irgendwas spielst. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin ja eher so der, also Shooter und sowas, Strategiedinger, das ist gar nicht mein Ding. Also ich spiele halt sehr gerne Sportspiele, also auch gerne realistische Sportspiele, ne? Also sowas wie damals hier diese Sega-Sportspiele mit wie heißt der, Sonic, glaube ich, ne? Okay. Oder diese Super Mario-Sportspiele, das fand ich immer so ein bisschen doof. Ich stehe halt mehr auf Realismus, also sowas wie FIFA oder sowas in die Richtung. Ne? Oder NHL habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Das war immer sehr cool. Ach, wirklich? Und ja, aber das ist schon länger her. Was ich aktuell immer cool finde, was aber auch sehr zeitaufwendig ist, sind halt so Simulationen, sowas wie OMSI 2. Vielleicht sagt ihr das was. Omni? OMSI. Buchstabe. Das ist quasi für ein... Für die, die genauso schwer sind wie ich? OMSI, OMSI 2. OMSI, steht für okay. OMSI, Omnibus Simulator. Okay. Und im Prinzip kann man da alles, man kann Straßen machen, man kann Busse quasi Simulation fahren. Also früher gab es ja auch hier, oder nee, was heißt früher, es gibt ja immer noch so Flugsimulatoren oder Zugsimulatoren und das ist halt eine Form davon. Und das Krasse ist halt wirklich auch die riesen Community, ne? Also die Leute, die sich die Zeit nehmen und die ganzen Maps bauen, die man dann nachfahren kann oder die ganzen Züge bereitstellen. Nein, das kannst du in deinem, spielst du auf deinem Rechner sozusagen. Okay. Und der Clou ist, es ist gerade ein neues Spiel in der Entwicklung, das nennt sich Lotus. Und das soll, wenn es das wird, was es verspricht, wirklich alles vereinen und auch quasi die ganzen Punkte, die wir gerade so mit angesprochen hatten, halt, stell dir vor, du bist in einem Verkehrsbetrieb, ne? Du kannst, wenn du da zum Beispiel dann einen Bus oder eine Straßenbahn fährst, siehst du deine Kollegen, kannst mit denen funken, kannst mit denen sprechen, hast deine Dienstpläne, also absolut nah am Realismus, wenn nicht sogar noch besser, könnte man fast sagen. Da kann, ne? Ich, also, da sehr kann geil, ich auch was wenn das so klappt. Also diese Geschichte, was du da gerade beschreibst, das gibt's so ein ähnliches Spiel im Flugbereich, was ich ganz cool finde, wo ich nur mal kurz reingeschnuppert habe, aber wo ich mir wirklich die Finger nachlecke, nur da fehlt mir echt die Zeit. Und zwar gibt es im Internet Flugsimulatoren, das ist ja das eine. Es gibt aber auch dazugehörig, was viele nicht wissen, Flughafensimulatoren. Das heißt, es gibt eine riesen Plattform im Internet, wo man sich einloggt, dann suchst du dir einen Flughafen aus und dann kannst du entscheiden, ob du im Tower sitzt, ob du in einer Radarstation sitzt und du hast, ich möchte mal sagen, die Originaldaten des Flughafens, ne? Du hast wirklich, also du guckst auf einen schwarzen Bildschirm, siehst den Flughafen von oben, siehst die Flugzeuge auf Linien fliegen, also als wärst du ein Fluglotse und die Leute, mit denen du funkst, sind Leute, die einen Flugsimulator fliegen. Das heißt, in der einen Ecke der Welt loggt sich jemand ein und sagt, oh, ich mache heute Fluglotse. Ne? Du musst natürlich vorher auch den ganzen Sprech lernen. Also da achten die auch super genau drauf. Ich war in der Community angemeldet, also hatte da einen Account in dieser Welt. Ich habe mich 2 Monate oder so nicht eingeloggt. Da habe ich eine Mail bekommen, wo mir gesagt wurde, okay, weil du inaktiv bist, nehmen wir dich erstmal raus. Ne? Also genau, du hast keinen Bock. So ungefähr, die nehmen das super ernst. Ne? Du, wenn du da reinkommst, hast du sofort einen Ansprechpartner, der kümmert sich um dich, der bringt dir alles bei, dass du diesen Sprech lernst und wie gesagt, du loggst dich als Fluglotse ein und jemand anders sitzt in Holland an seinem Flugsimulator und sagt sich, oh, ich fliege heute nach Berlin-Tegel, ne? Und das heißt dann, du hast diesen, der Pilot hat freut sich darüber, dass er beim Anflug auf den Flughafen einen echten Lotsen hat. Das heißt, er simuliert nur nicht nur den Flug, sondern simuliert auch die Kommunikation. Und der Fluglotse freut sich, dass an seinem Flughafen, an dem er sich eingeloggt hat, ein Flugzeug ankommt. Und die Wetterdaten und alles werden aus der echten Welt genommen. Ne? Also beim Flug ist ja Wetter eine Riesennummer, eine ganz wichtige Sache. Ja. Und das wird alles aus das der echten Welt genommen. Simulation halt. Das heißt, die echte Welt draußen ist Simulationsgrundlage für diese Flugwelt im Internet. Mega, mega interessant. Also wen das interessiert, der sollte mal nach Aviao, glaube ich, heißt das, googeln. Es gibt noch eine zweite Plattform. Wir werden auch das nachreichen in einem der späteren Podcasts. Wirklich eine geile Sache. Da kann ich kann ich noch ergänzen. Ja, es gibt ja einen Flugsimulator, der ganz bekannt ist, und zwar der Microsoft Flight Simulator. Und da gibt es ja demnächst die neue Version. Und da habe ich gelesen, das fand ich faszinierend, dazu braucht man eine Internetverbindung. Gut, das ist ja heute eigentlich Grundvoraussetzung bei vielen Spielen, ne? Dort wird automatisch das echte Kartenmaterial von, ich glaube, Microsoft ist Bing, glaube ich, ne? Das wird dafür genutzt, sozusagen. Mhm. Also total irre, das so zu verknüpfen, ne? Nochmal Nachtrag, also bei Spielen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke mir sehr gern bei YouTube halt Videos an, also gerade das Beispiel OMSI, da gibt es halt Leute, die machen Livestreams, wie die da so eine Strecke fahren, und das kann man sich halt abrufen, und das ist halt auch ganz schön krass, ne? Also da muss ich, ja, das sind sogenannte Let's Play Videos, genau, richtig. Genau, und was hast du gerade gefragt, wie der YouTuber heißt? Nee, wie der Begriff war, genau. Let's Plays, genau. Also. Ja, das sind sogenannte Let's Plays oder auch LP, ne, abgekürzt. Und die gibt es zu jedem Spiel. Ich muss auch gestehen, dass ich mir sowas sehr gerne angucke und da auch sehr viel schon gesehen habe. Ich habe schon als Kind und Jugendlicher immer lieber neben der Konsole gesessen und zugeguckt, statt selber zu spielen. Das ist ja wie Unterhaltungsprogramm. Podcast, ne? Also, ja. Und da gibt es wirklich Typen, die, also manchmal hängt es so vom Typen ab, also wenn da einer ist, der dann sagt, so, jetzt laufe ich hier geradeaus, jetzt gehe ich um die Ecke. Ja. Dann ist natürlich langweilig, aber es gibt auch Typen, die das mega unterhaltsam machen. Ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, weil in der deutschen Szene gibt es da sehr namhafte. Ich möchte den Namen deshalb nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob sie gut sind, weil ich die nicht gucke. Aber ihr werdet bestimmt wissen, wer gemeint ist. Also sucht, wenn euch sowas interessiert, einfach mal nach Let's Play, und dann kann man vor allen Dingen auch mal in so ein Computerspiel reinschnuppern, um zu sehen, ist das was für mich, ist das interessant. Es gibt da, weil du bei Simulationen bist, es gibt ja LKW-Simulationen. Da fahren den ganzen Tag Leute im Internet auf Autobahnen und Landstraßen mit einem großen LKW lang. Und treffen ja, andere nicht nur Leute das mit LKWs. Ja, ich habe meinem Neffen mal den Landwirtschaftssimulator. Ich wollte es ansprechen. Also das ist ja der Witz überhaupt, wenn man ich kenne das aus dem Saturn noch zu Zeiten, wo die CDs verkauft wurden, und dann war da der Traktorsimulator. Ja, oder der Feuerwehr, der Polizeisimulator, der Bussimulator. Ja. Was es alles gibt. Ja. Aber es hat wirklich, man lacht drüber, aber es hat tatsächlich eine riesen Community, ne? Also Mann, ey, jetzt haben wir so viel über die digitalen Sachen gesprochen. Ich glaube, wir sollten uns mal vom Computer lösen und sollten vielleicht mal einen richtig harten Sprung in die echte Welt machen. Und da landen wir, wahrscheinlich sind wir beide sehr unerfahren da drin, landen wir, glaube ich, bei Rollenspielen. Hast du schon mal ein Rollenspiel gespielt? Ich ein Rollenspiel? Nein, ich spiele ja mit dir eine Rolle. Good Guy, Bad Guy sozusagen. Nein, es gibt ja tatsächlich Rollenspiele. Es gibt also Rollenspiele, ist ja, die gibt es mittlerweile auch als Brettspiele, habe ich gehört. Also man versetzt sich in eine Rolle und muss dann diese Rolle spielen, so gut wie man kann. Ne? Es gibt dann auch ein Setting, also bei Rollenspielen gibt es immer einen Spielüberwachenden, wie sagt man, Spielmeister? Keine Ahnung. Und Spielleiter, sagt man auf Deutsch. Spielleiter, genau. Der lenkt das Ganze. Und Rollenspiele gibt es in mehreren Formen. Also ich habe es jetzt seit neuestem als Brettspiel gesehen, also im Laden kaufbar, in Form eines Dinners oder so, wo man dann vorher sich seine Rolle durchliest und dann kocht man zusammen, also man kocht richtig zusammen und dann spielt man so beim Essen seine Rolle. Ich kenn's nur vom Erzählen. Ist wahrscheinlich ganz witzig, kann man nur einmal spielen und dann muss man das Spiel wegwerfen oder weiter verschenken oder keine Ahnung, weil dann weiß man ja, ich glaube, man sucht da den Mörder oder sowas. Dann gibt es Pen- und Paper-Rollenspiele, wo man dann, da habe ich mal ein YouTube-Video gesehen, das ist auch sehr lustig, da sitzt man am Tisch und dann der eine ist der Zwerg und der eine ist der Spielmeister und der andere ist der Zauberer oder was. Und dann sagt der Spielmeister, so, wir sitzen auf einem großen Boot, es ist windig, was macht ihr? Und dann sagt der Zwerg, ja, ich hole erstmal jetzt meine kleine Schnapspulle raus, gieß mir die mal hinter. Ne? Also so läuft das dann. Mhm. Und man erzählt sich, klingt ein bisschen nerdig und komisch und das ist es sicher auch beides. Ja. Und dann gibt aber es, bestimmt lustig. Also, für mich wäre es nichts. Die Steigerung wäre, dass man dabei auch noch ein Kostüm anhat. Ne? Ja. Und die absolute Cosplay Steigerung ist es dann, ne? Ach so, ja, das kann sein, dass es das ist. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber die absolute Steigerung sind sogenannte LARPs, Live Action Role Games. Roleplays, ich weiß nicht, LARP heißen die, glaube ich. Und da trifft man sich mit anderen Leuten in Verkleidung und spielt mit Hunderten von Leuten ein großes Live-Spiel, also meist so mittelalterliche Schlachten oder irgendwas. Ja. Und da habe ich, ich habe jetzt gerade in Vorbereitung auf die Sendung mal ein bisschen im Netz geguckt und hatte mir eine Dokumentation angeguckt. Da bezahlt man 160 Euro, dass man da mitspielen kann und dann spielst du mit Hunderten von Leuten auf irgendwelchen großen Wälder, Wiesen, halt irgendwelche Schlachten nach und mit einer Inbrunst, ne? Oh, ich wurde vom Pfeil getroffen, ne? Dann muss ein Sanitäter kommen, dann wirst du verarztet, ne? Und dann kannst du 2 Minuten nicht mitspielen und also wirklich, wirklich krass. Ja, also genau, es muss nicht immer am Computer sein. Es kann auch raus mit Freunden oder mit Leuten, die zu Freunden werden vielleicht, weil die dieselben Interessen haben, was sein. Ne? Und vor kurzem, vielleicht passt es auch zum Thema, gab es ja in Berlin am Wochenende die Comic-Con. Da kenne ich auch jemanden, der dann halt verkleidet dorthin gegangen ist. Und das ist ja auch so ein bisschen, dass man sich in eine andere Figur Rolle irgendwie versetzt ja. Und genau, ne? Also das kommt auch sehr oft vor heutzutage. Ja. Also kenne ich einige. Siehst du, und dann gibt es die Sache, jetzt kommen wir langsam zu dem, wo ich halt ziemlich tief drinstecke seit ein paar Jahren. Also nicht so tief, wie es sich jetzt gerade anhört. Und zwar wurde ein Rollenspiel entwickelt für Leute, die wenig Zeit haben und was sich mal schnell zwischendurch spielen lässt. Und zwar das Rollenspiel für zwischendurch, Magic. Ich weiß nicht, einige von euch werden es vielleicht kennen. Ich habe schon im Vorfeld mit Stefan gesprochen, er kennt es nicht. Deswegen würde ich es gerne erklären. Und auch hier nochmal der Hinweis, ich werde es sehr, sehr vereinfacht erklären. Also damit es einfach jetzt nicht Stunden dauert, das zu erklären. Und zwar ist Magic ist ein Rollenspiel, aber mit Karten. Ne? Der Rollenspielcharakter, der tritt eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund. Kurz ein paar Fakten. Magic gibt es seit 1993 und da kommen regelmäßig neue Karten raus, die das Spiel quasi so ein bisschen erweitern, am Leben halten, ein bisschen so auch dem Zeitgeist entsprechen sollen, ein paar neue Ideen einbringen. Und es gibt mittlerweile über 20.000 verschiedene Karten zu diesem Spiel. Und dadurch, dass das Spiel tatsächlich auch in 11 Sprachen rausgegeben wird, sind es weltweit 35 Millionen Spieler oder Fans dieses Spiel. Es ist ein Sammelkartenspiel, das heißt, es gibt auch Leute, die spielen das gar nicht, sondern die sammeln nur diese Karten. Weil es gibt seltene Karten, es gibt nicht so seltene Karten, es gibt sehr hübsche Karten. Also da ist halt für jeden was dabei. Also der englische Begriff dafür ist Trading Card Games. Und ich wette, wenn ich jetzt Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon sage, dann werden noch mehr Leute wissen, worum es sich da handelt. Ne? Also das sind auch Trading Card Games. Und ja, vielleicht dieses Kartenspiel, vielleicht erstmal zu dem Trading Card Charakter, da hatte ich eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Mein Sohn hat Yu-Gi-Oh! Gespielt, so mit 8, 9 Jahren. Und ich hatte davon Wind gekriegt, dass in so Spieleläden, es gibt so spezielle Kartenläden, da werden immer so Events ausgerichtet. Das heißt, da geht man dann hin, meldet sich an und kann dann gegen andere Leute spielen. Für mich war das sehr befremdlich, mit fremden Menschen was zu spielen. Ich habe ihn da mal hingebracht und es war auch komisch, wenn er dann, und das meine ich jetzt nicht böse, einem großen Fleischklops gegenüber sitzt, der ungefähr dreimal so alt ist wie er, ne? Und gegen den dann spielt. Ne? Das hat auch. Aber das weiß man ja nicht. Das weiß man. Nee, und das, da muss ich auch sagen, diese Leute, die dieses Spiel spielen, sind zum Teil, es gibt da Ausnahmen, komme ich auch noch gleich zu, super, super sozial. Ne? Also, das ist dann wirklich so, dass man das miteinander, man erklärt dann dem anderen was. Also, das ist wirklich. Man merkt, man hat so ein Thema zusammen und unterstützt sich da und hat dann eben eine schöne Zeit. Ne? Und bei Magic ist es eben auch so, da kommen ja regelmäßig neue Karten raus und das wird immer so zelebriert. Da gibt es dann einen Release-Termin und eine Woche vor diesem Release oder Veröffentlichungstermin dieser neuen Karten gibt es dann Pre-Release-Partys oder Pre-Release-Events, da geht man hin, kann schon die neuen Karten kaufen und kann mit diesen gekauften Karten dann gegen andere spielen. Und so ein Event, also da, wo ich hingehe, das dauert dann um die 4 Stunden, ne? Und da triffst du halt wirklich die verschiedensten Menschen. Also du hast Leute, die total in sich gekehrt sind, die Nerds sind, die man eigentlich bei sowas erwarten würde. Du hast normale Familienväter, du hast Jugendliche, ne? Du hast richtig Alte, also der Älteste, gegen den ich mal gespielt habe, der war bestimmt über 50. Ne? Und der Jüngste, gegen den ich mal gespielt habe, der war 9. Ja. Wow. Und das war, anfänglich fand ich das total komisch, gegen so fremde Menschen zu spielen, aber mittlerweile ist es so, ist es so schon fast wie ein fester Termin, 3-mal im Jahr, dass wir da hingehen, als komplette Familie und dann eben dort und 4 Stunden unterhalten. Also 4 Stunden nicht miteinander reden, sondern Karten spielen. Ja, und jetzt vielleicht kurz zum Ablauf des Spiels oder wie dieses Spiel funktioniert. Hat er gesagt, das ist ein Rollenspiel oder kommt aus der Rollenspielecke. Das heißt, man hat da eben auch die typischen Charaktere, die man in Rollenspielen kennt. Zwerge, Elfen, Goblins und so. Aber die eben in Kartenform. Ne? Also es gibt Karten, die sind Kreaturen, mit denen spielt man. Es gibt Karten, die sind Zaubersprüche. Und es gibt Karten, die sind Währungen, mit denen kann man eben diese Zaubersprüche oder diese Kreaturen bezahlen, um die erstmal ins Spiel zu bringen. Ne? Das ist so das, wie das läuft. Und mit deinen Kreaturen versuchst du deinen Gegenspieler eben die Lebenspunkte zu nehmen, ne? Indem du ihn angreifst. Er kann mit seinen Kreaturen verteidigen. Ja. Und das ist im Prinzip so im Groben, wie dieses Spiel abläuft. Und das Interessante ist eben, aufgrund der Fülle an Karten kannst du dir eben so eigene Kartendecks zusammenstellen, die so deinem Charakter entsprechen. Also wie du halt gern spielen würdest. Entweder du nimmst Tiere oder du machst Dinosaurier gibt's oder du sagst, du willst mit Feen spielen oder sagst, du willst Goblins haben oder Ritter oder keine Ahnung was. Und dann kannst du dir so ein Kartendeck zusammenstellen, was eben so eine eigene Welt bildet, ne? Und kannst gegen ein anderes Kartendeck spielen, was dann interessant ist, was eine völlig andere Welt hat. Also ich habe mal gegen ein Deck gespielt, was so Pilzwesen hatte und dann lebt es auch diesen Charakter aus. Auf einmal sprießen da ganz viele Pilzkarten auf dem Tisch, wie Sporen, und da stehst eine Riesenmenge an Gegnern gegenüber. Ja, und das macht wirklich echt eine Menge Spaß. Ja, also. Und man braucht auch Geduld wahrscheinlich, ne? Ja, so eine Partie geht so im Mittel 30 Minuten. Also es kann auch länger oder kürzer sein. Die Karten kauft man übrigens immer in sogenannten Booster-Tüten. Ne? Das sind dann, du weißt nicht, was drin ist. Das heißt, du kaufst für 3 € eine Tüte mit 15 Karten. Da werden jetzt obwohl die Preise haben sich gerade erhöht, lass es 3,50 € sein. Da werden die Pokémon-Leute werden sagen, boah, wie billig, weil bei Pokémon bezahlst du für eine Tüte deutlich mehr für weniger Karten. Ne? Und das Spannende ist dann immer schon, diese Tüte auszupacken und zu sehen, oh cool, ein Zauberer, ne? Oh, hat den seltenen Zauberer, der glitzert sogar. Dann geht man ins Internet, guckt nach, oh, die Karte, die ist 50 € wert. Ne? Das sind natürlich auch mal theoretische Sachen. Aber das ist schon mal eine schöne Sache. Ne? Dann gibt es eben die Leute, die tun sich ihre Karten in die Sammelordner und denen reicht das. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, cool, den Zauberer, den nehme ich und den packe ich in mein Zaubererdeck rein und dann ist das dann ein Stück besser. Dann wird getauscht, genau. Und dann wird natürlich auch getauscht. Stell mir das vor, auf dem Schulhof. Ja, in den Schulen, das betraf die Pokémon-Karten und Yu-Gi-Oh!-Karten, war es an den Grundschulen, an denen ich Kinder hatte, war es so, dass die verboten waren mitzunehmen, weil die Lehrer gesagt haben, wir wissen, dass diese Karten zum Teil extrem hohe Werte haben und wir können das nicht einschätzen und wir wollen dafür nicht verantwortlich sein, wenn dann irgendeine Mutter kommt und sagt, mein Kind hat seine 50-Euro-Karte gegen eine 1-Cent-Karte getauscht. Deswegen waren die an der Schule verboten, ja. Genau. Genau, ja, da geht das ganze Taschengeld drauf natürlich. Und vielleicht noch kurz 2 interessante Facts zu diesem Spiel. Dieses Spiel Magic stellt, oder das Regelwerk dieses Spiels ist so klar strukturiert und so klar geregelt, dass das eine eigene Programmiersprache darstellt. Und zwar, weil die Turing-Vollständigkeit gegeben ist. Ich habe diesen Begriff Turing-Vollständigkeit noch nie gehört. Aber daran wird wohl gemessen, ob eine Sprache logische Mittel besitzt, die sie zu einer Programmiersprache machen. Das heißt, Für uns also ein Basisset an Sprachkonstrukten. Ja. Genau, und das ist so cool gemacht. Also wenn du, wie gesagt, da kommen dann, also wenn du so ein Pre-Release-Event machst, hast du ja Karten in der Hand, die siehst du zum allerersten Mal. Du weißt eigentlich noch gar nicht, wie die funktionieren. Und da stehen dann eben Texte drauf. Und die Regeln sind so klar, dass wirklich in 90% der Fälle, sage ich mal, kein Interpretationsspielraum ist. Ne? Also das Spiel ist so klar geregelt, dass du einfach nur ganz klar den Text lesen brauchst und sagen musst, also das ist überhaupt nicht falsch zu verstehen. Also da darf man nicht interpretieren. Ne? Und das Spiel ist übrigens wissenschaftlich gesehen das komplexeste Spiel der Welt. Wissenschaftlich gesehen bedeutet, im Gegensatz zu anderen Spielen, wie zum Beispiel Schach oder so, um das mal verständlich zu machen, ist der beste Zug, der zum Erfolg führt, nicht berechenbar. Der lässt sich nicht aus. Also das Spiel ist zu komplex, es gibt zu viele Möglichkeiten, als dass sich berechnen lässt durch einen Computer, welcher Zug anhand der als nächstes kommt. Welcher Zug der erfolgversprechendste wäre. Das ist halt nicht möglich. Ja. Aber jetzt würde man meinen, ach du Scheiß, dann kann da kein Mensch das Spiel spielen, wenn es so kompliziert ist, dass das Ding, es ist wiederum so leicht zu erlernen, dass es sogar in vereinfachter Form ohne Probleme, und das kann ich aus Erfahrung sagen, ein 5-Jähriger spielen kann. Mhm. Offiziell ist das Spiel erst ab 13 Jahren zugelassen, ne? Meine Kinder haben beide mit um die 9-10 Jahre angefangen, also 9 und 10 Jahren angefangen und spielen es jetzt auch schon seit Jahren und es macht wirklich viel Spaß, jede Partie ist anders. Es gibt viele Spielfarben, also Spielversionen oder Spielvarianten, die man dann noch machen kann, die dann noch besser sind und noch mehr Spaß machen. Ja, also wenn ihr auf der Suche nach irgendeinem Spiel seid, guckt euch mal Magic the Gathering heißt es an. Vielleicht ist das ja was für euch. Und das ist mein ganz persönlicher Spieltipp. Und hier selbst bei mir in der Nähe des Aufnahmegeräts liegen einige dieser Karten. So ein Zufall. Ja, man kann da auch sehr viel Geld lassen, ja. Aber das ist ja bei allen Hobbys so. Ja, vor allem ist es endlos, genau, ne? Das also, ist mein Spieltipp. Es geht immer weiter irgendwie. Das ist halt darauf ausgelegt. Also man muss auch sagen, diese Booster-Geschichte ist eine Geldmaschine. Das ist wirklich eine Geldmaschine, weil du kaufst eine Tüte, 15 Karten, wie gesagt, 3 oder sagen wir mal 4 Euro hochgerechnet und du packst sie in einer Sekunde aus und dann sind vielleicht 2 Karten bei dir, die du brauchst. Da ist die Enttäuschung groß. Ne? Aber auch vielleicht, wenn ihr Magic schon spielt oder wenn ihr vielleicht einsteigen wollt, da als Tipp, was wir machen ist, wir spielen mit den Boostern immer ein Spiel. Das heißt, jeder kriegt so eine zuhe Tüte und dann nimmt er die Tüte, mischt die noch zu diesen, was ich vorhin sagte, Währungskarten dazu und dann kann man tatsächlich mit diesen Karten eine Partie spielen und das Interessante ist, du lernst während der Partie die Karten kennen, die du in deiner Tüte hast und merkst dann so beim Ziehen, boah cool, guckst dir die Karte an, geil, die war drin. Ne? Also da ist halt dann auch Spannung, das ist die spannendste Form des Kartendecks. Spaß, Spannung und Spiel und alles in einem Kartendeck. Sozusagen und kein Plastikshot aus China. Ja, genau. Ja, aber weißt du, was ich gerade merke, René? Ja. Also, das kommt mir vor, kannst du dich an unsere Flugzeugsendung erinnern? Ich glaube, das Thema ist so spannend und so komplex, wir müssen bestimmt nochmal eine Fortsetzung davon machen, weil eigentlich ist unsere Stunde schon wieder um. Ist die um? Pass auf, dann wird das heute die Sonderspezialsendung, denn du willst, also wollen wir das... Oder na, wir könnten ja, genau, wir können das ja anteasern und die Spannung sozusagen stehen lassen. Ich würde sagen, wir teasern es an, weil zu dem Exit-Game, das wäre jetzt unser fast auch schon letzter Punkt gewesen, aber auch da hat Stefan ein bisschen was zu erzählen, da habe ich ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, das nehmen wir tatsächlich mit in die nächste Sendung. Ja, weil du hast dich jetzt, also ich habe auf die Uhr geguckt, du hast dich jetzt so lange ausgelassen mit deinem Magic-Spiel. Ich habe zwischendurch geweint. Nein, also es, warum hast du geweint? Weil ich wusste, ich komme nicht mehr ran heute. Oh, sorry, Stefan. Ja, dann die nächste Sendung, ich melde mich schon mal freiwillig ab. Die nächste Sendung ist dann ganz allein mit Stefan. Natürlich nicht, Games. Nein. Also, wie gesagt, wir können auch nicht versprechen, ob gleich die nächste ist, aber auf jeden Fall lohnt sich's. Also, wir merken es ja selber. Also, die Zeit verfliegt so schnell und man kommt vom 100. ins 1000. Und das ist aber auch total irre, weil Wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten von Spielen heutzutage und Exit Games oder Escape Games haben wir jetzt noch gar nicht so benannt. Das werden wir dann in der Fortsetzung machen, auf jeden Fall. Da muss ich aber dazu sagen, meine Befürchtung ist, dass es die Fortsetzung nicht gibt. Über die Fliegerei wollten wir auch einen Zusatzpodcast machen, weil auch da habe ich noch ein sehr interessantes Thema, was mir schon seit Ewigkeit auf der Zunge liegt. Ich möchte es nur anteasern, ich bin Flugzeug geflogen. Vielleicht kommt der zweite Teil. Ich kann dir eine Teil klare Antwort geben. Der zweite Teil mit dem Flughafen oder mit dem Flieger kommt, wenn der BER öffnet. Ist doch wohl logisch. Ne? Ja, okay. Alles klar. Dann muss ich mir mal aufschreiben, was ich beim Fliegen ins Flugzeug, als ich selber geflogen bin, erlebt habe. Okay. Ja. Nee, gut, also dann, Stefan, ich bin da voll bei dir. Lass uns das in der Fortsetzung machen. Bis dahin haben wir ja wahrscheinlich auch von euch ein bisschen Feedback. Schreibt uns eure Erfahrungen mit Spielen, gebt uns Spieletipps oder sagt euch, welche Kategorie von Spielen euch am besten gefällt. Stellt uns mal eins vor, was vielleicht super viel Spaß macht, weil ich spiele sehr, sehr gern. Vielleicht habt ihr da was Neues auf der Pfanne. Sagt uns, welche Spiele ihr mögt oder welche vielleicht gar nicht gehen. Das kann ja auch alles sein. Ne? Genau. Ja. Super. Dann haben wir ja ein Thema für die nächsten Sendung. Wir haben ja kaum Themen. Wir schieben seit der ersten Folge Sachen vor uns her. Und stell dir vor, wir hätten jetzt noch das Housekeeping gemacht. Ja, ein Housekeeping-Punkt möchte ich nur mal ankündigen. Wenn ihr Bock habt, hier mitzumachen, sagt unbedingt Bescheid. Mehr Details gibt es dann später. Darüber muss ich mit Stefan, das habe ich jetzt einfach mal so in die Luft geworfen. Ich habe es mit Stefan noch gar nicht so im Detail besprochen. Aber wenn ihr wirklich richtig hier mitwirken wollt, hinter den Kulissen, sagt einfach mal Bescheid. Cool. Mehr machen wir dann später mal im Detail. In einer der folgenden Sendungen, ne? In der Sendung. Ist ja absolut zeitlos, der Podcast. Eine Frage noch, René, gibt es heute wieder einen Witz von dir? Zum Runterkommen? Zum Thema Computerspiele oder Spiele? Ich guck mal durch mein Notizbuch, hier ist Guthaben. Ach nee, das dann kann ist ich ja schon mal sagen, also wir hoffen natürlich, dass wir euch super unterhalten haben mit dem Thema. Ihr merkt selber, wir zwei, also René und ich, könnten stundenlang weitererzählen. Und ehrlich gesagt ist das immer ein Phänomen, wenn man vor der Sendung das gar nicht denkt, aber vergeht halt die Zeit super schnell. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ne? Vielleicht hat René jetzt schon den Witz rausgesucht, aber ich höre ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich den, hatte ich den schon mal erzählt, dass Liebe wie eine vollgeschissene Hose ist? Moment, dass Liebe wie eine vollgeschissene Hose ist. Ja, Liebe ist wie eine vollgeschissene Hose. Weißt du warum? Jeder sieht's, aber nur du spürst die Wärme. Ja, das war doch nochmal ein romantisches Schlusswort, finde ich. Ja, sehr gut. Wie kommst du eigentlich auf so eine Sache? Fährst du mit der U-Bahn, siehst Leute und sagst, okay, ja, das könnte jetzt passen oder wie ist das? Nee, pass auf, dann habe ich jetzt noch einen zum Abtören. Also, um jetzt den romantischen Witz kaputt zu machen, sagen wir deine Mutterwitz, ja? Und sag mal, deine Mutter ist so dick, die fällt nachts aus dem Doppelbett. Nach beiden Seiten. Ja, gut. Da hast du dich bestimmt jetzt mit dem einen oder anderen Hörer, hast du dir jetzt verscherzt? Nein, aber... Witze müssen auch mal politisch unkorrekt sein. Ja, also sonst kann man nicht richtig, drüber lachen. Richtig. Also das ist aber so ein Phänomen, da können wir in einer anderen Sendung mal drauf eingehen. Wie hat sich die Welt verändert? Ne? Also... lachen muss sein. Und ehrlich gesagt fand ich den super. Es gibt tausende Witze davon. Ja, einen habe ich noch. Pass auf. Weißt du, was mein Rekord beim 100-Meter-Sprint ist? Nee. 46 Meter. Sehr gut. Ja, schönes Schlusswort. Damit würden wir sagen, toll, dass ihr zugehört habt. Schickt uns euer Feedback sehr gerne und wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich in 2 Wochen wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe vom Podcast mit René und Stefan. Hat eine Menge Spaß gemacht und ich würfel jetzt noch schnell, ob ich noch eine Stunde wach bleibe oder gleich ins Bett gehe. Genau, also dann danke René und danke an euch und bis in 2 Wochen dann. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Und jetzt... Die Outtakes. Ich habe neulich, mir ist gerade was aus dem Notizbuch gefallen. Ich hatte neulich aus dem Briefkasten was geholt. Ich will deine Lust. Ein Aufkleber hatte ich dann in der Hand. Briefumschläge und ich will deine Lust. Und das am frühen Morgen. Schön. Kabuff. Folge 18. 18? Cool. Ja, Thema ist klar, ne? Nee. Ich kenne nur Uno und Mau Mau. Der große Podcast-Spieleabend. Ich sehe schon so ein Special. Mit Elton. Ja, nee, ohne Elton. Wir spielen nicht mit Elton. Da kann man nochmal einen Sammelpodcast machen, wo wir diese Urlaubsthemen nochmal angehen. Ja. Was ist denn jetzt los? Deine Nachbarin? Also, was passiert denn eigentlich, wenn im Podcast jemand anruft? Die soll sich anziehen und gehen. Ja. Ich habe mir nämlich vorgenommen, heute sehr langsam zu reden. Um Na so gut, das ist ja egal. Ich kann ja deine Spur dann schneller stellen. Ja. Die Stefan. Geschwindigkeit erhöhen. Stefan. Ist ja kein Problem. Nee, Stefan. Genau. Also Stefan. Ansonsten... Was? Stefan, ganz ruhig reden. Du musst ruhiger reden. Was? Und langsamer. Ach ruhiger so. Und langsamer reden. Ein bisschen ruhiger. Ja. Ja, das nicht stimmt. Nicht so schnell. Nicht so schnell und so laut. Das Problem ist, wenn du so langsam und leise redest, verstehe ich dich nicht mehr. Ja. Dann habe ich noch die Top 10, nee, Quatsch, die Top 3 der höchsten Fernsehtürme der Welt. Die sollte man dann mal raussuchen. Ja, habe ich auch genau. gemacht. Da ist der Fernsehturm übrigens nicht mit bei. Auf Platz 16. Genau, ist mir aufgefallen. 5, 4, 3, 2, 1 und bitte. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe. Ah, René hat gelacht, schade. Reingelacht. Das war schon der Countdown, genau. So, Wunderbärchen. So, jetzt hätte ich fast statt Stopp auflegen gedrückt. René, du. So aus, ja, wäre doch lustig geworden. Automatisch. Ja. Ja. Nee, ich stoppe mal meine Aufnahme jetzt. Ja, ich stoppe.